So, digitaler Start 2024. Ich bin hier am Stand von Dänemark, weil Dänemark ist dieses Jahr ja Mitausrichterland bzw. Partnerland des digitalen Staates. Und neben mir sitzt Kira. Und wir haben vereinbart, dass wir mal wieder ein Update machen zu Dänemark, weil ich hatte ja schon vor einiger Zeit einen Podcast. Kira, stell dich doch mal ganz kurz vor. Schön, dass du da bist. Thorsten, danke für die Einleitung und schön, dass du hier bist und ein Update von Dänemark willst. Ich bin Kira, ich bin sozusagen gut übersetzt Digitalisierungsreferentin in der dänischen Botschaft, aber in der Handelsabteilung zuständig. Dänemark hat im Außenministerium ein bisschen anders als andere Länder direkt noch eine Handelsabteilung mit integriert. Und da bin ich dafür zuständig, zwischen dänischen Akteuren und deutschen Akteuren so ein bisschen den Austausch herzustellen. Wie man vielleicht hört, bin ich ursprünglich Deutsche, habe einfach sehr lange in Dänemark gelebt und hatte damit so ein bisschen den Vorteil oder bin in den Genuss gekommen, auch als Bürger in einem sehr digitalen Staat zu leben. Und habe dann gedacht, das muss ich wieder mit nach Hause nehmen und arbeite jetzt so ein bisschen daran, dass Deutschland und Dänemark sich miteinander austauschen, um ja voneinander zu lernen und vielleicht Deutschland etwas näher zum digitalen Staat zu bringen und zu dem, was Dänemark jetzt ist. Okay, jetzt, wie gesagt, ich habe ja von einer längeren Zeit schon was über Dänemark gemacht und wollte jetzt ein kleines Update dazu machen. Zum Thema Mit-ID oder überhaupt Bürger-ID habe ich später noch was in der Sendung. Kannst du mal so einen groben Überblick geben über die Digitalisierung in Dänemark, wie es ausschaut, wie digital eine dänische Bürgerin und dänischer Bürger leben kann? Mal abgesehen von Instagram, Facebook und Co. Ja, auf jeden Fall. Also man kann eigentlich von der Wiege bis zum Grab ist eigentlich alles digital. Also in dem Moment, wo man geboren wird, bekommt man eine CPR-Nummer. Das ist eine Personennummer, die wird einem automatisch ausgestellt, weil die Mutter wird im Krankenhaus registriert. Dann wird der Geburtsvorgang eben bei dem Gesundheitsportal registriert. Das bedeutet, da gibt es einen neuen Mensch. Automatisch wird die Nummer generiert. Und eine Woche später hat sie das erste Mal Kindergeld auf dem Konto. Genau, so fängt das schon mal an. Und dann eigentlich alles. Also dann weiß der Staat natürlich, jetzt ist das Kind ein Jahr alt, jetzt braucht es langsam einen Kita-Platz. Dadurch kann man natürlich vorher sehen, wie viele Kinder kommen ins Kita-platzfähige Alter sozusagen und können schon mal den Bedarf richtig berechnen und können darauf reagieren. Dasselbe mit der Schule. Genau. Universitäten werden einem dann nicht mehr selber zugeteilt, sondern da muss man sich schon auch drauf bewerben, auch als Däne. Aber genau, auch da funktioniert der ganze Prozess digital. Und das alles ja läuft über eine Sammelstelle, die heißt bürger.dk. Also da sind über 2000 Serviceleistungen an den Bürger sozusagen gesammelt. Dahinter liegen dann die einzelnen der Kommunen. Also das ist nicht eine Plattform, die alles beinhaltet, sondern eigentlich nur so das Portal zu allem. Und genau, das hängt da so alles zusammen und dasselbe für Firmen. Eben auch, wenn ich mich jetzt nach der Universität entscheide, eine Firma zu gründen, dann geht das auch mit einem Klick über dasselbe Portal, nicht bürger.dk, sondern firma.dk. Genau, wo ich mich auch mit meiner digitalen Identität dann einloggen kann und was gründen kann oder eben auch die wichtigsten Dinge lese, wie Jahresabschluss, wann muss ich meine Steuern machen, worauf muss ich achten bei der Gründung, da gibt's Guides und so weiter und so fort. Und du hast ja jetzt auch in Dänemark gelebt, quasi als Dänin. Und wie ist das, diese Digitalisierung auch tatsächlich in der Bevölkerung angekommen? Weil nur, weil ein Staat das zur Verfügung stellt, heißt noch lange nicht, dass das im normalen Alltag angekommen ist. Ja, genau. Also ich glaube, der große Unterschied ist, dass 2011 da eine relativ fortschrittliche oder auch ja bolde Regierung an der Macht war, die gesagt hat, und ab jetzt ist die Kommunikation mit den Behörden verpflichtend digital. Mhm. Und ab dann gibt es eigentlich kaum noch Briefe in den Briefkästen. Also es wurde auch schon mal überlegt, ob die Briefkästen abgeschraubt werden. Aber es ist natürlich dann auch immer eine Leadership-Frage, die dann noch dahinter steht. Ich glaube, du hast ja schon mal mit Lars Fredrik Pedersen geredet. Der hat irgendwann alle Sachen in den Mülleimer geworfen, die eben per Papier auf den Tisch gelegt wurden. Also es wurde gut angenommen von den Mitarbeitern des Staates, aber eben auch den Bürgern, weil es sehr nutzerzentriert aufgebaut ist und dadurch eben auch ja gut zu nutzen ist. Und dann nutzen sie es eben auch gerne, weil es funktioniert und ihr Leben einfacher macht. Und wie ist das? Kriegt Dänemark alle abgeholt? Also auch was das Thema digitale Teilhabe? Können alle mitspielen bei dem ganzen Ding? Genau, das ist jetzt so ein bisschen das Thema auch der neuesten Strategie, Digitalisierungsstrategie, ist eben ja die Teilhabe, dass man auch Leute, die eben nicht so digital befähigt sind oder beeinträchtigt sind oder eben auch welche, die vielleicht gar nicht mit dem Thema Regierung an sich klarkommen. Also es gibt natürlich auf der einen Seite die Leute, die ein Problem haben mit dem Digitalen, aber es gibt ja auch welche, die gar nicht verstehen, wie funktionieren Behördengänge. Die muss man ja auch mitnehmen. Und genau, da wird geschaut, dass es Weiterbildungen gibt. Extra Gelder werden bewilligt, um die Leute mitzunehmen. In den Bibliotheken stehen Leute zur Verfügung, um Fragen zu stellen. Also es wird geschaut, dass die jetzt auch mitgenommen werden. Jetzt warst du Studentin, als du in Dänemark gelebt hast. Aber wird das Thema Digitalisierung bzw. digitale Behördengänge auch in den Schulen irgendwie behandelt? Das ist eine gute Frage. Da muss ich jemanden, vielleicht, das musst du sie, glaube ich, fragen. In der Uni auf jeden Fall nicht. Machen wir das in der Schule später. Ja. Wir haben ja genügend Leute hier am Stand. Ja. Also in der Universität auf jeden Fall nicht, aber da gibt es da Anmeldungs-, es gibt ein International House, die einem das erklären für Leute, die da hin. Okay, also als Einwohner von Dänemark hat man also überhaupt gar keine Notwendigkeit, irgendwann mal einen Brief zu schreiben an eine Behörde. Nee. Oder einen Fax zu senden oder... Faxgeräte gibt es nicht mehr. Irgendwelche Papierformulare auszufüllen. Genau, nee. Das ist gut, das ist ideal. Mhm. Kira, vielen Dank. Und jetzt holen wir uns gleich die nächste, die dann vielleicht auch das Thema mit den Schulen macht. Perfekt. Hallo Ann, grüß dich. Hallo Thorsten, grüß dich. Und Ann hat schon mal angekündigt, sie kann die Frage von Kira beantworten, die Kira nicht beantworten kann. Aber Ann, vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen wollen. Ja, sehr gerne. Ich bin die Ann, ich leite das Generalkonsulat in München und bin für unsere Tech-Aktivitäten in Deutschland zuständig. Das heißt, ich befasse mich sehr mit Tech und Digitalisierung. Und du bist Dänin und nicht wie Kira Deutsche? Ich bin Dänin, deswegen ergänzen wir uns so gut. Und deswegen kannst du mir wahrscheinlich auch die Frage beantworten, die ich vorhin versucht habe, Kira zu stellen. Ist das ganze Thema Digitalisierung, Verwaltungsdigitalisierung ein Thema in der Schule? Ja, aber auch Schuldigitalisierung ist natürlich ein sehr großes Thema in der Schule. Ja, also da kommen wir gleich nochmal drauf, aber es geht mir einfach darum, werden Schülerinnen und Schüler dazu angeleitet, wird ihnen gezeigt oder sehen die, wie sie Anträge stellen können? Weil das ist ja, wenn ich mir das in Deutschland vorstelle, ich müsste denen zeigen, wie die einen Papier Steuererklärung ausfüllen, da würden alle durchdrehen. Aber wenn das Ganze digital ist, zeigt ihr sowas euren Schülerinnen und Schülern? Ja. Also in einigermaßen ist es Teil von einem Curriculum an den Schulen. Mhm. Da ist gerade auch als Grundstück der neue Digitalisierungsstrategie tatsächlich im ganzen Fach drumherum gebildet worden. Ja. Nicht ausschließlich so zum Thema Verwaltung hat. Aber da wird zum Beispiel auch sowas wie macht man ein Budget digital? Sowas wird dann halt auch die Schülerinnen und Schüler beigebracht an den Schulen. Und das wird, wie gesagt, als festes Teil vom Curriculum dann auch einfach an den Schulen durchführt. Mit digitalen Werkzeugen natürlich zur Verfügung und als Unterstützung. Und die kennen auch BorgerDK, kennen die? Ja. Ja, weil ab oder mit 15 bekommt man in Dänemark eine elektronische Identität. Und ab da bist du auch selber dafür verantwortlich, dich an BorgerDK zum Beispiel, also unser Bürgerportal, einzuloggen und die Services digital zu bedienen. Deswegen ist natürlich Digitalkompetenz extrem wichtig, auch gerade in Dänemark, weil wir ja im Moment sehr wenige analoge Wege und analoge Bürgerreise generell haben. Okay, und da begleitet ihr aber die Schüler? Ja, das wird von Lehrkräften begleitet. Und da gibt es auch extra Kurse, je nach Schulart, je nach Fachausrichtung und Ähnliches. Da kann man auch zusätzliche Kurse machen. Und es gibt tatsächlich auch unterstützende Kurse an unserer Bibliotheken, gerade auch für die Jahrgänge, die erstmal digital auch unterwegs sind, weil das ist eine große Herausforderung. Und das ist tatsächlich eine von den größten Herausforderungen im Bereich digitale Inklusion. Wie kommunizieren wir gerade in Verwaltungssprache dann auch mit den Schülerinnen und Schülern, die ab 15 oder mit 15 digital unterwegs sind? Du hast ja vorhin gerade schon gesagt, Digitalisierung in der Schule. Meine Tochter hat jetzt gerade ein iPad bekommen und arbeitet tatsächlich seit diesem Schuljahr komplett auch, also noch nicht in allen Fächern, aber in vielen Fächern mit dem iPad. Die hat inzwischen alle Bücher als digitales Buch. Wie ist es in Dänemark? Ja, in Dänemark haben wir auch seit knappen Jahrzehnten 1:1-Ausstattung. Mhm. Ich weiß, da fängt man ja langsam auch in Bayern an, das umzusetzen. Und das, was wir im Moment in Dänemark erleben, ist tatsächlich ein Gegentrend. Mhm. Sprich, wir gehen von digitalen Werkzeugen zum analogen. Das heißt, die meisten dänischen Schulen sind tatsächlich gerade dazu aufgefordert, analoge Bücher jetzt wieder zu kaufen, okay, weil die vor knapp 10 Jahren gesagt haben, wir stellen uns komplett auf digitalen Bücher, digitalen Inhalte, digitalen Unterricht um. Deswegen ist es eigentlich spannend zu sehen, dass da gerade diesen Gegentrend an den dänischen Schulen herrscht, dass wir dann doch die Bücher und die physische Exemplar brauchen. Also ich glaube ja tatsächlich auch, dass eine Mischung, eine gesunde Mischung macht. Aber dass jemand noch dicke Ordner mit sich rumschleppen muss, das sehe ich auch nicht mehr. Wie ist das? Wird in Dänemark die Infrastruktur dann den Schülern zur Verfügung gestellt? Oder müssen das die Eltern kaufen? Das ist auch eine gute Mischung. Je nach Jahrgangsstufe wird es sozusagen auch als Eigeneinteil an den Eltern übertragen und auch als Klassenset teilweise von der Schule zur Verfügung gestellt. In Dänemark ist es eine kommunale Sache, zu entscheiden, welches Modell man nutzen will, auch je nach Budget und so weiter, wie das kommunal aufgesplittet ist. Dann überlegt man halt an Schule, was das beste Modell ist. Aber natürlich gibt es immer Möglichkeiten für die Familien, die sich einfach kein Chromebooks oder Besseres sich leisten können. Und das ist natürlich wichtig, dass alle an einen Strang mitziehen können. Und ansonsten wird, wie gesagt, die Klassenset zur Verfügung gestellt. Digitalisierung im Gesundheitsbereich. Vielleicht noch eine Frage. Ich bin ein großer Fan von der Digitalisierung in Dänemark oder vom dänischen Gesundheitsbereich. Ich musste das selber mal erleben. Vielleicht dazu, ich war beim Arzt. Und der hat dann gesagt, zu welcher Apotheke willst du? Und ich so, er sagt mir, zu welcher ich gehen soll. Und ich bin dann einfach nur zur Apotheke gegangen und habe dann mein Medikament gekriegt, ohne irgendwas. Und auch in so einem, ich habe so Gesundheitszentren, konnte man sich einfach, die Leute sind hingegangen, haben ihre Gesundheitskarte rangehalten, haben getippt, zu welchem Arzt sie wollen. Und das ganze Thema war gegessen und dann kam der Arzt und hat sie abgeholt. Wie hat sich das weiterentwickelt? Also Gesundheitsbereich ist auch ein Bereich, was unheimlich digital geworden ist. Gerade auch nach Corona, wo die Ärzte auch unter anderem virtuelle Termine angeboten haben. Das hat sich jetzt auch manifestiert in unserer Gesellschaft und ist jetzt Teil von Möglichkeiten, vor allem im ländlichen Raum, wo es einfach schwieriger ist. Die Wege sind weiter, um überhaupt einen Arzt besuchen zu können. Das hat sich weiterhin etabliert. Und dann experimentieren wir auch sehr mit Technologien wie künstliche Intelligenz. Das ist ein Innovationshub in Dänemark, was extrem stark geworden ist die letzten 2 Jahre. Und wir sehen viele Startups auch in diesem Bereich, die zusammen mit Hospitalen, aber auch die Ärzte neue Wege finden, wie man auch von künstlicher Intelligenz profitieren kann, weil wir gerade auch die Datengrundlage geschafft haben als Gesellschaft, wo das auch überhaupt möglich ist, weil wir sehr strukturierte Daten haben. Zentralen Registrierungen vor allem. Und das ist natürlich ein großer Benefit. Das wäre gerade meine nächste Frage. Ihr habt die Daten alle zentral. Es gibt also eine zentrale elektronische Gesundheitsakte, wo auch, kann ich als Patient selber festlegen, wer Zugriff hat oder gibt es einen pauschalen Zugriff? Ja, das kann man als Patient selber entscheiden, digital, über unsere teilweise Zentralbürgerportal, aber auch unsere Pendant-Portal gesundheit.dk, wo alle Bürgerinnen und Bürger sich einloggen können und komplett Zugriff auf eigene Journale hat. Das heißt, man kann immer Krankheitsgeschichten verfolgen. Persönlich wie auch für deine Kinder zum Beispiel, Thorsten, wenn die zumindest nicht volljährig sind. Ja. Genau. Und da kannst du auch dementsprechend entscheiden, wer soll Zugriff auf welche Daten haben. Und dann macht man quasi Häkchen drauf oder halt nicht. Und du kannst natürlich auch alles erlauben, mehr oder weniger. Und du siehst zum Beispiel auch, wenn Ärzte auf dein Journal zugreift. Das heißt, du hast auch ein ganz transparente Layer, wo man halt als Bürger und Bürgerin sich sicher fühlt, wer will dann eigentlich an meine gesundheitlichen Daten. Und das finde ich zumindest persönlich sehr gut. Haben Versicherungen auch da Zugriff drauf? Also gerade wenn ich eine Lebensversicherung abschließe, die interessieren sich ja brennend für meine Gesundheit. Oh ja, das stimmt. Erstens musst du die natürlich, also du musst das bestätigen, aber im Prinzip haben die nicht direkt Zugriff auf deine Gesundheitsjournale. Ja. Du musst quasi das übermitteln, was du mit denen teilen möchtest. Und generell sind die ganzen Versicherungen anders aufgestellt in Dänemark. Wir sind alle gleich versichert durch unsere Steuerabgabe. Deswegen gibt es nicht so Privatversicherungen, öffentliche Versicherungen wie in Deutschland. Ja, bei Krankenversicherungen, genau. Genau, sondern alles ist gleich in der Regel. Und dann schließt man zusätzliche Versicherungen ab. Aber in der Regel musst du aktiv selber den Zugriff zu erlauben. Aber auch wenn ich jetzt zum Beispiel eine Lebensversicherung abschließen will, also eine Versicherung auf mein Leben, nicht auf meine Gesundheit, den kann ich auch Zugriff gewähren, weil die sind ja wirklich interessiert dran, wie hoch dann der Beitrag wird. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, also genau, man kann privatwirtschaftliche Unternehmen tatsächlich auch berechtigen, auf bestimmte Daten Zugriff. Ja, ja, musst du aber selber aktiv. Okay, auch auf die Bürgerdaten oder nur auf die Gesundheit? Also auch, okay. Auch auf Bürgerdaten, ja. Okay, jetzt hatten wir Gesundheit, wir hatten Bürger, wir hatten Unternehmen, hatten wir noch nicht. Wie sieht es bei der Digitalisierung aus? Was macht der Staat für die Unternehmen? Da haben wir auch ein Portal unter anderem, wo im Prinzip genauso wie Bürger.dk für die Bürgerinnen und Bürger dieselben Services alle digital für die Firmen zur Verfügung gestellt werden, die Services, die die halt im Alltag brauchen. Deswegen ist der generelle Weg, um eine Firma zu betreiben und so weiter, auch digital natürlich in Dänemark. Und es ist sehr leicht, gerade in Dänemark im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern, eine Firma zu gründen. Also ich bin öfter mal im Urlaub in Blåvand, also das ist ja eine wunderschöne Ostsee gegen Nordsee, das ist, Entschuldigung. Da liegt ja Glasfaser bis in die kleine Hütte am Strand. Wie sieht es da generell aus mit der Infrastruktur in Dänemark? Auch sehr gut. Also Glasfaser ist eigentlich flächendeckend gelegt und alle Dänen haben mehr oder weniger Zugriff auf Glasfaser. Also ich muss keine Angst haben, dass ich Online-Dienste nicht nutzen kann, weil ich kein Internet habe. Nein, das wäre nicht das Problem. Okay, was ist das nächste große Ding in Dänemark? Nächste große Ding ist auf jeden Fall künstliche Intelligenz. Unter anderem, also das sehen wir im Digitalisierungsministerium. Das ist Teil von einer neuen Strategie, was gerade hier vor ein paar Wochen veröffentlicht wurde. Da orientiert man sich natürlich stark an der EU und versucht halt auch wirklich zu sagen, Innovation dürfen wir halt auch nicht bremsen mit zu viel Regulierung. Und da setzt unsere Ministerin sich unter anderem stark dafür ein. Das andere oder der andere Punkt, was auch extrem spannend ist, finde ich zumindest, ist, weil wir so digital sind in Dänemark, hier eigentlich seit 2001, wo wir unsere erste Taskforce tatsächlich gebildet haben im Bereich Digitalisierung, auch in 2001, wo wir unsere erste Digitalisierungsstrategie gelauncht haben in Dänemark, quer über Kommune, Region und Ministerien, was in Zusammenarbeit. Da haben wir jetzt auch gesehen, es gibt auch eine größere Gruppe in der Bevölkerung, die wirklich Schwierigkeiten haben mit den digitalen Wegen. Deswegen ist digitale Inklusion, vor allem das letzte Jahr, ein sehr großes Thema. Und wir versuchen gerade im Ministerium, in unserer zentralen Infrastruktur, in unserer Bürgerportale, auch die analoge Bürgerreisen sozusagen viel besser mit reinzudenken. Und das gilt vor allem für die jüngere Leute und für die ältere, die da insbesondere sehr. Da habt ihr ja tolle Kooperationen mit den Bibliotheken zum Beispiel. Das finde ich ja großartig. Also, das sind ja, die sind sowieso da, die Bibliotheken, und das quasi als Zentrum, als Bürgerzentrum quasi auszubauen, das finde ich eine super coole Idee. Und das ist auch eine sehr gute Unterstützung gewesen, gerade weil die Bürgerservices auch, als wir unsere neueste Generation von EID, ich weiß, du hast mit Roland drüber gesprochen, gelauncht haben. Auch da gab es halt wirklich einen Bedarf, dass man eine physische Stelle hatte, wo man auch Unterstützung bekommen könnte und erstmal auch die ganzen Karten überhaupt auch bekommen kann. Eins fällt mir gerade noch ein, wir diskutieren in Deutschland gerade über das Thema Social Card, Bezugskarten, wie man sie auch nennen mag. Da werden Karten ausgegeben, jetzt erstmal primär für die Flüchtlinge, weil da ist es am dringendsten, wo die quasi kein Bargeld mehr bekommen, sondern ganz schnell Geld auf eine Geldkarte, das ist meistens Kreditkartenderivate, ausgezahlt bekommen und damit sofort loslegen können und direkt danach losgehen können und sich Lebensmittel kaufen oder ähnliches. Wie handelt Dänemark sowas? Wird da noch mit Bargeld gearbeitet, gerade im Sozialbereich, oder habt ihr auch sowas Ähnliches? Ja, man wird eigentlich kaum mit Bargeld überhaupt bezahlen können in Dänemark. Da läuft alles entweder digital über sowas wie Apple Pay, Google Pay und so weiter. Aber ein ganz beliebte App, was in Dänemark extrem verbreitet ist, ist Mobile Pay. Und okay. Das ist auch von den dänischen Banken tatsächlich entwickelt worden. Und wenn du zum Beispiel zum Streetfood-Laden in Aarhus gehst oder ja. In Blåvand. Blåvand? Ja, lass da gibt es nicht so viele Streetfood-Läden in Blåvand. Oder dann halt ein Eisladen. Ja, genau, Eisläden gibt es genug. Ja, genau, da gibt es genug. Und manchmal wirst du sogar erleben, dass du nur mit Mobile Pay bezahlen kannst. Das heißt, du brauchst eine dänische App. Und darüber kannst du halt bezahlen. Und manchmal wirst du auch erleben, dass du sogar gar nicht mit Bargeld bezahlen kannst. Und gerade so Bedürftige, wie bekommen die denn das Geld? Die müssen ein Konto haben. Also wenn ich bin jetzt Flüchtling nach Dänemark und habe nichts. Ich habe kein Konto, ich habe gar nichts in Dänemark, keinen Wohnsitz. Ich bin auf Flüchtlingshilfe angewiesen. Kriege ich da Geld oder kriege ich irgendeine Art elektronisches Geld, Plastikgeld oder wie auch immer? Ja. Also es gibt Unterstützung, je nachdem wie Asylverfahren halt ist für die Person, für die Familie. Und es gibt auch Orten, wo man die natürlich stärker unterstützt und natürlich auch immer mit Hilfe von der staatlichen Seite. Ist aber sehr unterschiedlich, ab wann das gegeben wird. Aber in Dänemark ist es tatsächlich auch so, sobald du auch Asyl in Dänemark bekommst und du da weiterleben darfst oder kannst mit deiner Familie, dann wirst du eine CPR-Nummer bekommen. Zentralpersonenregisternummer. Und das ist dein Unique Identifier in Dänemark. Und das ist sozusagen auch dein Schlüssel für ein EID, für zum Beispiel auch Konten, auch unter Bürgerservices. Und dann wirst du Teil auch von der digitalen Gesellschaft, wie ich sage. Und dadurch wirst du natürlich Zugriff auf dein digitales Leben in Dänemark bekommen, so wie natürlich auch die Unterstützung. Okay, das heißt, ich muss ein Konto eröffnen. Also wenn ich nach Dänemark flüchte, muss ich als erstes ein Konto eröffnen, damit ich Geld bekomme. Okay. Nein, das war ja in Deutschland genauso bisher. Ja. Und diese Social Card macht das Ganze einfach einfacher, weil ich nicht erstmal den Asylbewerber zur nächsten Bank schicken muss, wo er sowieso kein Konto kriegt, weil er Asylbewerber ist. Ja. Und so kriegt er einfach eine Kreditkarte in die Hand und kann direkt loslegen und kann Miete bezahlen, Essen kaufen und sonstiges. Ja. Okay. Es kann auch sein, dass andere Methoden gerade unterwegs sind, auch mit den ganzen Ukrainer, die nach Dänemark gekommen sind. Aber das kann das Ministerium auf jeden Fall ganz genau beantworten. Okay, Ann, vielen Dank. War nett, mit dir zu reden und wir sehen, was noch so kommt. Dankeschön, Thorsten. Danke. Grüß dich, Franzi. Hallo, Thorsten. Du hast mir gerade eben erzählt, du bist Deutsche, die in Dänemark lebt. Genau, das stimmt in der Tat. Ich lebe seit ungefähr 6 Jahren in Dänemark, ursprünglich zum Studium hergekommen und jetzt ja lebe und arbeite in Dänemark und in Kopenhagen, um genauer zu sein. Okay, das heißt, du kennst die Digitalisierung in Deutschland, weil vor 6 Jahren war die noch nicht weiter als jetzt und du kennst die Digitalisierung in Dänemark. Was ist dir als Bürgerin, was dir da aufgefallen oder was ist das, was dich am meisten quasi da beeindruckt hat? Also ich sag mal, ich kann ganz von Anfang anfangen, als ich mich anmelden musste. Wie schnell und einfach das ging, wie flache Bürokratie, könnte man fast sagen, vorhanden war. Also ich musste ein paar Dokumente zusammenbringen, war ein Mietvertrag, dann musste ich offiziell verifizieren, dass ich eine EU-Bürgerin bin. Und dann bin ich zu einer Stelle gegangen und habe dann, was in Dänemark ist, eine CPR-Nummer bekommen. Das ist so ein bisschen wie eine Sozialversicherungsnummer. Und über diese Nummer ist alles gemünzt. Und das fand ich damals so, okay, interessant, mal schauen. Weil gibt es in Deutschland ja auch zu einem gewissen Grad. Aber wie viel über diese Nummer läuft, ist echt erstaunlich. Und wie einfach es ist, viele digitale Services im öffentlichen Bereich einfach wahrzunehmen, weil man über diese Nummer immer gekannt ist. Wir in Deutschland sind es ja gewöhnt, wenn es eine Nummer gibt, haben wir Angst, weil die könnte überall missbraucht werden. Und in Dänemark wird diese Nummer ja quasi überall eingesetzt. Hast du ein gutes Gefühl dabei? Also es ist einfach... Ja, weil es mein Leben so erleichtert. Okay. Also wenn ich ganz ehrlich bin, es fängt damit an, ich gehe zum Arzt und ich werde nach meinem Namen gefragt und dann gebe ich meine CPA oder CPR-Nummer an. Und dann wird meine Akte aufgerufen und da ist meine Krankenhistorie drin. Und wenn ich dann zu einem anderen, dann ist das gleiche Verfahren und ich muss nicht erst bei meinem Hausarzt oder Hausärztin anrufen und fragen, dass bitte meine Akte rübergesendet wird, zum Beispiel. Und ich finde, das erleichtert das Leben unfassbar. Ich hatte auch ein Gespräch, wo es auch so ein bisschen um E-Health ging. Da war auch das Thema, dass man selber entscheiden kann, welcher Arzt welche Dokumente einsehen kann. Ja. Also ich glaube, ganz genau kann ich da nicht eine Aussage zu tätigen, weil ich jetzt noch nicht persönlich in der Lage oder in der Situation war, dass ich da eine Entscheidung drüber fällen musste, was jetzt, weil meine Krankenakte vielleicht noch nicht so groß und detailliert ist. Aber ich habe das durchaus mitbekommen, dass das möglich ist, dass man da schon noch Abstufungen. Und hast du da eine App dazu oder? Also das weiß ich, ob dieser konkrete Prozess jetzt in der App möglich ist, das kann ich nicht sagen. Aber es gibt eine App, zum Beispiel, wenn ich meinen Termin buche bei meiner Ärztin, dann kann ich das über eine App tun. Und dann gibt es die allgemeine, das heißt Suntil, das übersetzt bedeutet es Gesundheit. Das ist eine App, in die ich mich einlogge, wo ich mich erst wieder verifizieren muss über ein System, was so ist wie Bund-ID, kann man sagen. Und sobald ich dann mich verifiziert habe und in der App drinne bin, kann ich da meine Ergebnisse zum Beispiel oder einen Befund einsehen von irgendetwas. Oder kann aber auch wenn ich ein Rezept bekommen habe, kann das darüber einsehen. Also es ist sehr, sehr weit und es ist alles in einer App. Das ist schon gut und macht es auch wieder einfach. Was mich auch interessiert ist, du bist ja quasi nach Dänemark gegangen und mit dem ganzen Vorwissen in Deutschland und weiß nicht, wie gut dein Dänisch damals war, als du nach Dänemark gegangen bist. Ist es dir leicht gefallen, das alles zu benutzen? Hat man dich da irgendwie geschult? Hat man dir gezeigt, wie das geht? Oder ist es einfach so gebaut, dass es leicht nutzbar ist und leicht verständlich ist? Also ich fand, das war sehr anwenderfreundlich. Also am Anfang konnte ich noch gar kein Dänisch, Englisch. Aber dann muss man auch sagen, viele Plattformen sind sogar sehr bemüht, darum immer mehr Instanzen zu haben, die sogar im Englischen verfügbar sind, wenn nicht teilweise komplett in eine englische Version existiert. Und selbst wenn es dann im Dänischen war, hat man erstmal als deutsche Staatsbürgerin den Vorteil, dass man so ein bisschen sich was aus dem Deutschen ableiten kann. Oder B, mir wurde ein, das weiß ich noch ganz genau, da ging es um, das war bei meiner Bank, die haben mir dann ein, das war dann wieder analog, ein Stück Papier mitgegeben, wo dann quasi das Englische genau mir aufgeklärt wurde, okay, wenn ich jetzt im Online-Banking mich irgendwo bewegen möchte und diese Maske gibt's nur bis jetzt im Dänischen, das sind die Sachen, wo ich drauf achten muss und so, dafür stehen wir. Also das, aber ich habe nicht in Erinnerung, dass ich gedacht habe, oh Gott, es überfordert mich, was ich jetzt hier anklicken muss, oder es war alles sehr, ja, wie man auf Englisch mal so sagt, user-friendly. Okay. Was hat dich bei dem ganzen digitalen Thema besonders beeindruckt und überhaupt bei dem ganzen Kontakt zur Verwaltung? Also ich glaube, was ich ganz zu Beginn gesagt habe, einmal die CPA-Nummer an sich, das ist ja nicht per se ein digitales Produkt, sondern das ist ja eine Entscheidung, die aber dann genutzt werden kann in der Digitalisierung. Und dann, was ich von Anfang an sehr geschätzt habe, ist die E-Box. Das ist ein elektronisches Postfach, in das alle Briefe, die ich von der öffentlichen Hand, aber auch vom Arbeitgeber oder von, das ist die Gesundheitsverband der Landeshauptstadt Kopenhagen, wenn die zum Beispiel Informationen rausschicken, das kommt alles in diese E-Box. Und ich bekomme keine Briefe mehr wirklich an meine Adresse gesendet, was zum Beispiel auch vorteilhaft ist, wenn man am Anfang nach Kopenhagen zieht und öfters umziehen muss aufgrund der Wohnsituation. Ja. Und dass Briefe nicht verloren gehen, also weil sie immer in meiner elektronischen Postbox landen. Also das fand ich am Anfang sehr, sehr beeindruckend. Nachsendeanträge kennt man also in Dänemark nicht mehr. Nein. Also, oder dass man irgendwie wochenlang später einen Briefkasten aufmacht und denkt, oh Gott, die Rechnung, jetzt ist schon drei Wochen drüber, weil man irgendwie, weiß ich nicht, im Urlaub war oder so. Also das passiert einem einfach. Also rundum ist das Thema Verwaltung richtig schön wegvirtualisiert. Du kannst es alles digital machen. Du hast gar keinen Grund mehr, irgendwo hinzugehen, außer es klemmt irgendwas ordentlich, dass du es nicht digital machen kannst. Man muss ja auch sagen, also man kann ja immer doch noch wieder Hilfe bekommen. Also es gibt zum Beispiel, ich lebe in der Kommune Frederiksberg, da gibt es auch weiterhin ein Bürgeramt, wo Leute da sind und mit jeglicher Frage kann man da trotzdem noch wieder hingehen oder die einem auch helfen, falls man doch Probleme hat, sich einzuloggen etc. Also es ist nicht so, dass man gar nicht mehr die Möglichkeit hat, den persönlichen Kontakt mit jemandem herzustellen. Aber für die, vor allen Dingen für die alltäglichen Banalitäten, möchte ich jetzt mal sagen, die kann man halt einfach so lösen und muss nicht sich erst mit jemandem wieder auseinandersetzen. Da übrigt sich eigentlich die Frage, was du dir für Deutschland wünschen würdest. Ich glaube, das hört man so ein bisschen raus von dem, was ich erzählt habe. Also ich glaube, es würde doch vieles vereinfachen, wenn mich jeder kleinste Prozess wieder einer Entscheidung bedürft und da dann wieder eine Individuallösung, die dann nicht kommuniziert mit der anderen Individuallösung, weil dann hat man das Problem. Und ich glaube, das ist ja allgemein, Digitalisierung ist ja nicht nur was einfach gelöst wird, indem wir eine Software irgendwo hinsetzen, sondern die Prozesse darum müssen sich ja auch ändern. Also wenn die Prozesse weiterhin einem analogen Modell entsprechen, dann bringt die beste Software auch nichts, weil der Arbeitsprozess sich nicht dem digitalen Angebot angepasst hat. Und ich glaube, das kriege ich manchmal noch so mit, wenn man mit Familie oder Freunden spricht in Deutschland, dass irgendwie gibt es dann schon die Plattform, aber dann braucht man doch noch wieder einen Antrag, um sich richtig, und dieser Antrag kann aber da nicht hochgeladen werden und dann am Ende ist doch wieder, man schickt alles per Post ein. Und das ist dann schade. Ja, das stimmt. Franzi, vielen Dank, dass du ein bisschen was erzählt hast. Gerne, gerne. Und bis demnächst mal wieder. Dankeschön fürs Gespräch. Ich habe mir jetzt mal den Jess eingeladen und wir wollen mal drüber sprechen über das Thema Innovation in Dänemark, wie Innovation, innovative Technologien, neue Technologien quasi in die Umsetzung und in die öffentliche Verwaltung geht. Hallo Jess, grüß dich. Danke. Grüß. Magst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Mein Name ist Jess Müller-Knutzen, ich bin dänisch. In den letzten 4 Jahren war ich in München als dänischer Generalkonsul und Leiter des dänischen Innovationscenters in München. Die letzten 20 Jahre habe ich im Außenministerium Dänemarks verbracht. Und seit eigentlich 1. März bin ich jetzt beim dänischen Unternehmen Netcompany. Und Netcompany habe ich jetzt auch schon kennengelernt und ihr macht ja wirklich viel mit Innovationen und mit neuen Technologien vor allen Dingen. Wie schafft ihr das, hier rechtzeitig zu sein und hier auch Vorteile für die öffentliche Verwaltung rauszufinden? Super interessante Frage. Und jetzt also nicht nur für Netcompany, aber für die gemeinsame dänische Verwaltung sozusagen. Ich glaube, ist man immer wieder neue Technologien ausprobieren. Im Moment an sprechen wir natürlich nur über Anwendung von KI und öffentliches Verwaltung. Wie kann man das machen? Wie kann man das testen? Wie kann man das mit Sandboxes einrichten, so man das in einem sicher und effektiver Weg ausprobieren? Im Moment dann gibt es viele verschiedene Pilotprojekte in Dänemark, auch in öffentliches Verwaltung, zum Beispiel im Umweltbereich und anderen Bereichen, in kommunalen Ebene, aber auch in Behördsebene sozusagen, wo man einfach probieren, also wie kann man das effektiver machen, wie kann man das mit Qualität besser machen, wie kann man besser Service liefern. Und das läuft wahrscheinlich jetzt an und dann muss man einfach schauen, also mit die Regeln und die Gesetze jetzt am EU-Ebene, wie kann man das jetzt in Zukunft in Dänemark implementieren. Und habt ihr da von vornherein die Verwaltungen mit dabei? Ja, das ist einfach, also eigentlich glaube ich, das ist nicht nur für KI und Anwendung von neue innovative Technologien, aber eigentlich generell in dänische also Behörden und öffentliche Verwaltung macht man das immer im öffentlichen privaten Partnerships. Das bedeutet immer, dass die Behörden, öffentliche Partner in Dänemark, die suchen immer wieder verschiedene Partnerschaften, nicht nur mit Netcompany, aber mit vielen anderen dänischen Unternehmen auch, ja. wo man verschiedene, also neue Ideen ausprobieren kann. Und der Anstoß kommt der quasi aus der Verwaltung oder kommt der schon von euch? Ich glaube eigentlich, das geht beide Wege, kann man das sagen. Das kommt beide von den Behörden oder von den öffentlichen Verwaltungen, aber auch von die Unternehmen. Also wenn die Unternehmen gute Ideen haben, darf man das immer als Vorschläge diskutieren, wie man das ausprobieren können. Und glücklicherweise in Dänemark und in die dänische Verwaltung sind eigentlich ganz offen für diesen privaten öffentlichen Partnership. Also ich denke ja immer, Dänemark ist jetzt nicht ganz so föderal aufgebaut wie Deutschland, aber ihr habt auch Kommunen. Ja. Und die Kommunen, das sind ja immer die kleinsten Einheiten und wo auch, ich sag mal, das wenigste Know-how, gerade was Technologie angeht, vorhanden ist. Ja. Nehmt ihr die mit, weil die haben ja das Fach-Know-how, was diese ganzen, was überhaupt die Anwendung oder was die Verwaltung angeht. Ja. Nehmt ihr die mit und wie macht ihr das? Ja, immer mit eigentlich. Mhm. Und sicherlich, also wenn man neue Technologien oder innovative Lösungen auf kommunale Ebene ausprobieren möchte, dann geht es oft durch das gibt so eine Umbrella-Zusammenarbeit für alle dänische Kommunen. Bei uns heißt es Combit. In Bayern heißt es AKDB, das ist fast dasselbe, so ungefähr, aber auf jeden Fall im Vergleichnis. Und dadurch kann man das ausprobieren. Also das, es geht, und dann geht es natürlich auch so, also dann ist es auch so, dass verschiedene innovativen, progressiven Kommunen, die ausprobieren auch selber verschiedene Sachen. Und da teilen sie auch die Erfahrungen und Lösungen und die guten Ideen, dass sie da. Ausprobieren kostet ja Geld und ausprobieren heißt ja auch immer nicht unbedingt, dass es erfolgreich ist. Ja. Wie macht ihr das? Weil wenn es weiß, dass es erfolgreich ist, muss ich es nicht ausprobieren. Und gerade so neue Technologien, die können ja mal auch die falsche Richtung sein. Wie kriegt ihr sowas dann auch finanziert? Weil gerade wenn so eine kleine Kommune, die sowieso wenig Geld hat. Ja. Wie macht ihr das? Ja, also generell muss ich gar nicht sagen, also bei uns, also kulturell ist es auch so, dass wir, also in öffentliches Digitalisieren, aber in vielen anderen Bereichen auch, Wir testen was aus. Wir haben keine Angst für Fehlern. Von Fehlern lernen wir. Ja, klar. Und deswegen gibt es immer, glaube ich, in Dänemark ins generell eine Neugierigkeit, also einfach was Neues auszuprobieren. Weil, ja, das ist einfach ein wichtiger Teil. Also es gibt immer einen, der Lust hat, irgendwas auszuprobieren, mitzumachen. Also wir haben keine Nullfehlerkultur. Also ja, bei klar, uns ja. Muss man das einfach aufprobieren. Und wenn das gut geht, super, dann kann man da weitermachen. Und wenn das nicht, ja, dann muss man das wie schnell wie möglich ist schließen, ne? Also, aber Finanzierung kommt von verschiedenen, glaube ich, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das Beste ist natürlich, wenn die Kommunen selber Geld für ein POC oder ein Pilot auszuprobieren. Aber bei uns ist es auch möglich, also verschiedene Innovation Workshops zu machen. Das kostet normalerweise nichts, weil die Unternehmen sind da, haben ja da auch ein Interesse, einen Innovation Workshops auszuprobieren. Da lernt die Kommunen viel, da lernt auch die Unternehmen viel. Aber wenn größere Lösungen oder Lösungen, die einfach wo Finanzierung gebraucht ist, es gibt dann Möglichkeit für die Kommunen einfach Stütz und Unterstützung für verschiedene Behörden zu kriegen. Förderung, genau. Förderungsmittel, also von verschiedenen Behörden zu bekommen. Für so Innovation Projects, da gibt's so ein Funding, wo man da ein Application reinschicken kann, und wenn man eine gute Idee hat, dann kriegt man dafür Geld. Oder da gibt's auch verschiedene private Funding-Möglichkeiten, wo man dann auch Förderungsmittel also kriegen kann. Weil wir haben alle in den gesamten dänischen Gesellschaft Interessen, dass wir innovativ bleibt. Ja. Und Poker sind. So da gibt es auch Möglichkeiten für die Kommunen. Und was sind jetzt gerade die heißen Dinge, die ausprobiert werden? Also im Moment an natürlich, also KI ist unbedingt das, ich glaube, das Bereich, wo die größten Interesse ist. Aber wir sehen jetzt auch, und auch mit meiner Hintergrund im Innovation Center Dänemark in München, also Dänemark hat 8 Innovation Centers global. Die einzige, die wir in Europa haben, ist in München. In München haben wir über die letzten 2 Jahre sehr intensiv mit Süddeutschland so verschiedene Austausche im Bereich KI im Healthcare gemacht. Und dann auch Quantum Computing ist ein wichtiges Thema für uns. Und das ist eigentlich, also ich glaube, also Moment an gibt es ein riesiges Interesse im KI-Bereich. Aber wenn wir 4, 5, 6, 7, 10 Jahre in die Zukunft reingucken, da ist natürlich, also Quantum Computing ist einfach eine, die ist eine sehr, sehr interessante Möglichkeit. Und macht ihr auch das Ganze strukturiert? Scoutet ihr auch nach Innovation? Ja, mag mal. Und wir haben eigentlich, also wir versuchen verschiedene Austausche zwischen dänischen Universitäten, Innovation Centers, Clusters, Sektor, Clusters in Dänemark, mit deutschen, süddeutschen Universitäten, Wissenpartnern da Partnerschaften zu machen, einfach effektiven Wissenaustausche zu haben im Bereich KI, Healthcare oder im Bereich Quantum. Wir haben zum Beispiel eine Zusammenarbeit zwischen der Kopenhagen-Universität. Wir haben ein Quantum-Quente, wie sagt man das? Niels Bohr-Institut heißt es. Das ist Niels Bohr, war einer unserer Niels Bohr war einer unserer bekanntesten großer Physiker. Physiker war er und hat einfach, also hat eine sehr, sehr riesige Rolle für Quantentechnik und Quantentechnologie in Dänemark gespielt. Da gibt es jetzt ein Institut in Kopenhagen-Universität und da haben wir einfach verschiedene Austausche auch mit Quantum Valley in München gemacht, einfach zu verstehen, also wir an akademischer Ebene. Also ihr scoutet auch weltweit. Also ja, wir scoutet einfach zu verstehen in Quantum Computing oder Quantum Technologie, einfach zu verstehen, wie sieht die User Cases aus beim die größten deutschen Kooperativen, Corporates in Süddeutschland. Zum Beispiel beim Infineon. Wie arbeiten die beim Infineon mit Quantum Technology? Was für Erwartungen haben sie von den Technologien und wie wird das einfach anwendbar? Und genau dasselbe beim BMW oder beim anderen größeren süddeutschen Corporates. Da versuchen wir einfach verschiedene Austausche zu machen. Weil wir glauben, also im Akademie sozusagen, im Quantum Technology, das sind wir schon gut unterwegs. Ja. Aber wir müssen das einfach auch verstehen, wie erwarten man das in Deutschland zum Umsetzen? Das ist eigentlich das Frage. Letzte Frage. Was war die letzte große Innovation, die ihr quasi in den Rollout gebracht habt? Von Dänemark? Von Dänemark. Eine, die, also wir sind sehr, sehr stark, und das sind wir jetzt auch diesen Tagen hier in München. Wir sind in Dänemark sehr, sehr, sehr stark im öffentliches Digitalisieren. Aber wo wir jetzt auch ein Vorteil haben sozusagen und ein sehr progressiver Industrie, ist die Medico-Industrie. Wir haben 3, 4, 5 riesigen worldwide Firmen in Dänemark, die sehr, sehr intensiv in Innovation und Forschung investieren. Und die, ich glaube, das letzte und größte oder interessanteste Innovationsprojekt ist momentan bei der Firma Novo Nordisk. Die ist sehr, sehr intensiv. Die kommen von, also die der Core-Business sozusagen ist im Insulin für Diabetiker. Aber haben jetzt auch herausgefunden, dass diese Technologie kann auch in anderen Bereichen anwendbar sein. Ja. Und especially in Obesity. Ja, ich weiß, das ist genau. Und da gibt es wahrscheinlich einen super positiven Response, also nicht nur in Europa, aber auch Amerika und anders, wo man wirklich, das ist ein Weltproblem sozusagen, und da kann man wirklich also ein Bildproblem unterstützen und Lösungen finden. Ist ganz breit in der Presse, das ganze Thema. Ja, genau. Genau. Ja, yes, vielen Dank. Ja, ja. Hat mich sehr gefreut. Ich auch. Und jederzeit gern wieder willkommen bei mir im Podcast. Na super. Vielen Danke. Dank. Ne? Danke für die Möglichkeit. Ja, hallo. Ich bin hier auf dem Stand von Dänemark auf dem digitalen Start. Und neben mir sitzt Roland. Wie ist Roland? Ja, hallo. Grüß dich, Herr Thorsten. Genau, wir wollen uns heute mal ein bisschen Update Dänemark-mäßig über die EID-Infrastruktur in Dänemark unterhalten. In meiner letzten Sendung über Dänemark wurde die MitID gerade so ausgerollt oder getestet. Wie hat sich das Ganze entwickelt? Wie hat sich die Infrastruktur aufgebaut? Und vor allen Dingen, wie funktioniert die MitID inzwischen? Okay, ja. Ja, also zuerst stelle ich mich mal vor. Mein Name ist Roland Eichenauer. Ich bin Frankreich aufgewachsen, Deutscher, lebe in Schweden, arbeite in Dänemark, so wirklich international und bin verantwortlich für den Vertrieb, Sales, Business Development und Marketing in Adnets Group und für die Digital Identität Infrastructure. So, die Netz stammt ja aus den Nordic und das ist ja eine der Regionen, die man kann sagen, digital fortschrittlichste Land. Und wir haben mehr als 20 Jahre auf Erfahrung in der Anbietung von Digital Identitäts Infrastructure Solutions. So, wir bieten die Critical Infrastructure für Citizens, für Bürger. Und wir haben jetzt die dritte Generation von der National EID-Lösung angeboten. Und die dritte Generation, die ist ja im Oktober 2021 live gegangen. Und die neueste Generation musste ja gewisse Regulationen wie EIDAS, PSD2, GDPR erfüllen. Und die neueste Generation, die wir gebaut haben, die ist sehr modular, ist user-friendly und basiert on APIs, also Application Program Interfaces, OpenID Connect und Microservices. Und die Lösung unterstützt EIDAS Low, Substantial und High, so alle drei Level of Assurance und macht den Bridge im Financial Sector, wo wir auch noch PSD2 compliant sind. Und das Wichtigste, warum wir so erfolgreich sind und warum wir 99% der Bevölkerung haben, die Lösung nutzt, ist, dass wir Use Cases geschaffen haben. Weil man macht ja keine EID-Lösung, nur mal eine zu machen. Ja. Man muss ja auch die Möglichkeit haben, Anwendungsfälle zu finden. Und um dies zu ermöglichen, haben wir eine Harmonisierung zwischen Public und Private Sector geschaffen. So der Public Sector und der Private Sector hat zusammen als Team gearbeitet. Aber das macht ihr ja schon die ganze Zeit, oder? Ihr seid ja schon seit Anfang an mit Banken und Versicherungen. Die erste Lösung haben wir, weil wir ja damals gegründet sind von Banken, haben wir das als Kind of Banken gemacht und haben dann die Lösung auch besetzen. Und dann haben wir die Lösung an den Staat, im Endeffekt im Public Sector, angeboten. Ja. Jetzt heutzutage, die dritte Lösung ist so, dass der Staat ist eine staatliche Lösung. Der Staat hat die Ausschreibung durchgeführt. Und wir haben dann die Ausschreibung gewonnen und dann haben die Lösung für den dänischen Staat gebaut. Also jetzt ist der dänische Staat, kann man sagen, der Besitzer dieser Lösung. Mhm. Und die Banken, die vier großen Banken, waren mit von vornherein on board, weil natürlich die Banken haben auch andere User Journey. Man muss es ja auch anpassen. So, man muss ja einen Kompromiss finden zwischen User-Friendliness, Schnelligkeit, Sicherheit. Und das haben wir dann durch die Harmonisierung geschafft. Und wir haben im Endeffekt 180 Public Provider, die 2000 Services anbieten und haben 2000 Private Services, die dann der User mit einer digitalen Identität, also einen Schlüssel, Zugang hat zu diesen Diensten. Eure digitale ID heißt MitID. Ja. Und die ist bei euch das zentralste Medium, was ihr braucht für Digitalisierung. Genau, und das ist MitID, bedeutet ja meine ID, das ist der neue Name. Der alte Name war ja NemID und die neueste Generation ist MitID. Und wie habt ihr das gemacht mit dem Übergang von der NemID zur MitID? Die ist parallel gelaufen. Also unsere Plattform unterstützt mehrere EID-Schemes zur gleichen Zeit. So, deswegen konnten wir die NemID weiterlaufen lassen und gleichzeitig die neueste Generation, die MitID, laufen. Und dann konnten wir die onboarden. Okay. Und das war ein Prozess, das ein paar Minuten nur gedauert hat. Und dann ist der Insurance-Level auch jetzt höher mit der MitID. Aber in Dänemark nutzt man eigentlich nur Substantial, Obwohl die Lösung auch High kann. Weil man muss ja immer diesen Grad wählen zwischen Sicherheit und User-Friendliness und Benutzerfreundlichkeit. Und wenn man die zu sicher macht, kann es Impact auf die Benutzerfreundlichkeit haben. Aber unsere Lösung eben, wir haben ja sehr viele User, die über 100 Jahre alt sind und die Lösung auch nutzen. Und das Trust-Level High braucht ihr wahrscheinlich hauptsächlich im Zusammenhang mit EIDAS und den europäischen Anwendungen, oder? Ja, also zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist EIDAS 2.0, die Europäische Digitale Identität Wallet, wo wir an Teil des Large-Scale-Pilots sind, arbeiten im Nobit-Konsortium. Für die Onboarding zur Wallet oder in das Einloggen der Wallet muss man ein PIT das Personal Identification Data. Und das ist dann auf Highest Level of Assurance. Okay. Und dann nutzt man eben zum Beispiel, man kann eine EID-Infrastructure nutzen, man kann die verändern und dann eben dadurch die in die Wallet, die PID generieren. Aber ist die MID-ID, ist die in die Wallet integriert oder ist die bloß quasi Bestandteil, um sich an der Wallet anzumelden? Die ist nicht integriert, also die MID-ID ist eine EID-Infrastructure, ja. Und ist keine Wallet. Okay. Wenn die Wallet kommt, weil das war ja damals, weil es EIDAS und da haben ja die Member States, die alle Länder, die 27, Resilient Recovery Fonds bekommen von der EU, um eine nationale EID-Lösung zu bauen, die Möglichkeit zu geben, deren Bürger digitale Dienste zu nutzen und sich auch sicher einzulocken. Und da haben wir diese Kriterien erfüllt, also wir haben eine Notified EID-Lösung und jetzt kommt ja EIDAS 2.0 und da ist es jetzt, reden wir über digitale Identität. Okay. Und nicht über Identifikation, so das ist was ganz anderes. Und die digitale Identität kann man sich vorstellen, alles, was in deinem Leben passiert ist und alle deine Credential, alle deine Live-Events, sagt man, man kann sich vorstellen, dein digitaler Bruder. Und dein digitaler Bruder ist jetzt in dieser Wallet mit alles, was du erlebt hast in deinem Leben, plus alle deine digitalen Dokumente wie der Führerschein, dein Diplom, deine Geburtsurkunde. Und dann, um da reinzukommen, brauchst du dann die Identifikation, die du von einer nationalen IT-Infrastructure hast, zum Beispiel. Und dann kannst du jetzt europaweit zum Beispiel Public Services nutzen und später sogar einen Bankaccount irgendwo im Ausland aufmachen, okay, oder einen Kredit aufnehmen. Und wie setzt ihr das um mit der EID-Wallet oder der europäischen ID? Ja, also jetzt arbeiten wir ja, da ist ja dieses Large-Scale-Pilot. Es gibt ja vier Konsortias und wir sind ja Teil von Nobit. Und wir haben dann zwei Use-Cases ausgesucht, wo wir sagen, okay, weil die Wallet ist ja breit, dieses Large-Scale-Pilot, es gibt ja verschiedene, es gibt ja den digitalen Führerschein, es gibt ja Payment, Tokenization und verschiedene Use-Cases. Und wir machen ja die Onboarding into the Wallet. Und das machen wir ja zusammen mit der Agency of Digitalization in Dänemark, die auch die MID-ID besitzt, für die wir die gebaut haben. Und da arbeiten wir zusammen. Wir machen ein kind of Bootstrapping auf MID-ID und dann machen wir ein Proxy, weil es müssen ja ausländische Bürger die Möglichkeit haben, dänische Services zu nutzen und es müssen ja Däne Möglichkeit haben, europäische Services zu nutzen. Und da arbeiten wir daran im Moment. Und die Dokumente, die ihr in die Wallet reinladet, speichert ihr die jetzt dezentral auf den Geräten oder habt ihr die irgendwo zentral abgelegt und die Wallet ruft die dezentral ab? Das ist noch nicht genau 100% festgelegt, wie das stattfinden wird. Weil das ist eine Diskussion, die ich heute schon den ganzen Tag geführt habe. Ja. Weil ich sehe natürlich wieder die Supportprozesse, ja, von Leuten, die dann ihr Handy verlieren oder, ja, dann plötzlich also die Geburtsurkunde verschwunden. Die Wallet wird ja vom jeweilige, jedes Land wird ja eine Wallet rausbringen. Und die Wallet ist ja basierend on the Reference Framework und die hat ja bestimmte Sicherheitskriterien, die erfüllen müssen. Und jeder Staat wird dann eine Wallet rausbringen. Und dann ist ja auch der Bereich Self-Sovereign Identität, wo man dann selber bestimmt, was man mit den Daten tun, wie viele Daten man preisgeben will. Ja. So, ich als Bürger kann dann entscheiden, wenn jemand fragt, ob ich 18 bin oder nicht, kann ich dann entscheiden, ob ich mehr Daten zur Verfügung stellen will oder ob ich nur mein Geburtsjahr geben will. Aber wo jetzt genau also es wird ja alles noch weiterentwickelt. In 2 Jahren ist es dann soweit. Und für die Banken ist es ja wichtig, die werden gezwungen, die Wallet als Strong Customer Authentication Mean zu akzeptieren auch. Vielleicht eine Frage, vielleicht kannst du noch gar nicht beantworten. Wie habt ihr das gelöst, dass dieses Vertrauenslevel hergestellt wird? Also wie kann ich als Bürger oder Bürgerin sehen, dass das die richtige Stelle ist? Ja. Also der Vertrauen wurde geschaffen durch Aufklärung in Dänemark erstmal. Ja, aber auch wenn ich die Daten übermittle, also aus meiner Wallet, da muss ich ja wissen, dass das auch die Stelle ist gegenüber. Ja, ja, aber Wallet ist ja im Moment ja nur, das kommt ja noch. Ja, ja, na klar. Aber wo ich jetzt, wenn ich viele Länder besitze, sagen ja viele, wir vertrauen den Staat nicht. Warum? In Dänemark ist ja anders. Und warum? Vertrauen muss man ja verdienen. Und was die dänische Regierung gemacht haben, sagt, okay, wie können wir das Leben der Bürger einfacher gestalten? Und dann haben die einfach angefangen, alle seine Offline-Services zu digitalisieren und den einfachen Zugang zu diesen Digitalisierungsservice zu machen. Im Public- und im Private-Sektor. Und dadurch haben die das Vertrauen der Bürger gefunden. Ja, ich meine jetzt aber das technische Vertrauen. Ja. Also ich habe die Wallet und melde mich auf einer Seite an und die sagt zu mir, gib mir bitte deine Geburtsurkunde. Ja. Woher kann ich, wie kann ich sicher sein, dass das eine autorisierte Stelle ist, die jetzt von mir die Geburtsurkunde haben möchte? Also da wird ja sichergestellt, dass alle die Ryan Parties, also alle, die da mit integriert, ja, die gewisse Anforderungen, Certification erfüllen. Da kann ja nicht irgendjemand kommen und das verlangen. Okay. Da wird es sehr strenge Kriterien geben. Das heißt, das Gegenüber muss sich gegenüber der Wallet mit einem Zertifikat authentifizieren. Genau. Okay. Und das wird noch alles im Detail festgelegt. Also die Sicherheitsmechanismen werden sehr hoch sein. Ja. Vielleicht für manche sogar zu hoch, aber das soll ja gewährleisten, dass die GDPR-Data, also das alles eben sehr sicher ist. Ja. Mit ID habe ich gehört, seid ihr tatsächlich bei 97% Nutzung? 99,9. Ja, ja. Wie habt ihr das geschafft? Ja, das ist eben also eine digitale Identität, die Mit ID, ist ja die Voraussetzung, um Transaktionen schneller, einfacher und sicherer zu gestalten. Und wir haben eine Lösung gebaut, die sehr sicher ist, die aber auch einfach zu nutzen ist. Und wichtig ist natürlich, dass man auch Anwendungsbeispiele hat, Anwendungsfälle. Was wir festgestellt haben von den 1,3 Billionen Transaktionen, die wir haben, dass die Hälfte davon entfällt im Bereich Homebanking. Okay. Und deswegen haben wir ja die Bank mit an Bord gebracht. Ich meine, wenn du deine, und dann haben wir, da hat der Staat bestimmte Services verpflichtet, mandatory gemacht, wie, dass man eben das digital machen muss, wie Tax Return. Früher zum Beispiel, wenn man seine Steuererklärung gemacht hat, wo man das nicht digital gemacht hat, hat man ein paar Monate gewartet, bis man das Geld zurückkriegt haben. Und der Anreiz war, wenn man es digital macht, dass man eben sein Geld schneller kriegt. Und jetzt dauert zum Beispiel, ich habe heute meine Steuererklärung in Dänemark gemacht, digital, und dann kriege ich das Geld in einem Monat. Spätestens. Es gibt keine andere Möglichkeit mehr. Also die haben bestimmte Dienste eben mandatory auch gemacht, digital. Und wie haben wir das mit der digitalen Teilhabe da? Also es kann ja nicht jeder, also 99,9% halte ich für sehr utopisch, weil es kann ja nicht jeder hat ein Smartphone. Genau. Und nicht jeder ist befähigt, auch das zu benutzen. Nee, und das ist ein guter Punkt. Unsere Lösung ist eben einmalig, dass wir nicht nur Smartphone unterstützen, sondern man kann Authenticator, also Hardtoken, binden an einer digitalen Identität. Okay. Das bedeutet, wir haben verschiedene Hardtoken für verschiedene Segmente. Wir haben ja ältere Personen oder jüngere Personen, die zum Beispiel Probleme haben im Hören, die Hörprobleme haben. Oder die sehen. Und dann gibt es verschiedene Token. Einer, der den Code vorliest, einer, den man anfassen kann. Und dann gibt es allgemeine Token für die Leute, die kein Mobiltelefon haben, wie meine Mutter zum Beispiel. Und dann hat man diese ganze Hardtoken, die man zusätzlich zur digitalen Identität, zum Mobil, nutzen kann. Die meisten nutzen ja einen Computer für ein paar 5%. Und das Smartphone kommt ja an zweiter Stelle ungefähr. Und dann hat man 9%, 8%, die noch Token nutzen. Und müssen die Token gekauft werden oder gibt's die vom Staat? Die gibt's vom Staat. Ich glaube, die ersten, also in Dänemark ist es, glaube ich, die ersten 2 oder 1 sind, glaube ich, umsonst. Danach muss man später zahlen. Okay. Es gibt ja verschiedene Token. Es geht ja ab von ein paar 8, 9 Euro, geht ab bis 20 Euro oder so, 25 Euro, ja. Und euer nächster großer Schritt ist die europäische ID-Wallet? Ja, also wir haben 2 Projekte, die wir machen, was ganz wichtig ist. Die eine ist die europäische Digital Identity Wallet, wo wir natürlich dabei sein wollen, unsere DNA reinbringen wollen. Das andere ist, dass wir eine digitale Identität in den Payment-Prozess hinzufügen. Und das ist ja dann eine Win-Win-Win-Situation für die Endverbraucher, für die Händler und für die Banken, auch für die Kreditkartenschemes auch. Und man sieht ja auch, wenn man zum Beispiel online oder physikalisch einkauft, dass man immer dieses 2-Weg-Authentifikator hat mit SMS und das ist ja, es funktioniert nicht richtig, es kostet viel Geld. Das kann man mit einer digitalen Identität ersetzen. 3D Secure, digitale Identität kann unterstützen. Also für User ist es einfacher. Wir haben eine bessere User Experience, das ist sicherer, schneller, mit einer digitalen Identität zu bezahlen. Und für die Händler und für die Kreditkartenunternehmen natürlich Fraud Reduction definitiv und Kosteneinsparnis. 3D Secure akzeptiert in Dänemark die Mit-ID? Ja, also das ist ja dann ein anderes Scheme. Ja, schon klar. Also aber man kann ja eine digitale Identität nutzen, eine digitale Identity, um das zu vereinfachen oder noch mehr sicherer zu machen. Ja, das ist in Deutschland leider nicht so. Das ist 3D Secure hängt immer noch an der Banken-ID, an der Banken-App. Ja, und das ist ja, also. Das ist ja da. Also, na gut, ich bin schon, ihr seid ja. Aber man könnte das durch eine digitale Identität ersetzen, die ja eigentlich einen höheren Sicherheitsfaktor hat als 3D Secure. Und meist hat man ja auch diese 2-Weg-Authentifikate, wo man dann diese SMS kriegt. Und da gibt es viele Phishing-Attempts auch. Wir arbeiten auch mit Kreditkartenunternehmen zusammen, die jetzt auf die Idee kommen sind und die auch sagen, digitale Identität in diesen Payment-Flow einzufügen, ist eine große Sache. Ja, ist es. Speziell, und man überlegt jetzt auch, man sieht ja, dass der Payment-Landschaft sich ja verändern wird ein bisschen auch. Man redet ja von Central Bank Digital Currency, das ist jetzt die europäische Wallet. Central Bank Digital Currency wird ja Account-to-Account sein. Und das bedeutet, man muss die digitale Identität des Users stärken. Und das wird ja die Voraussetzung sein. Also digitale Identität ist sehr wichtig für Central Bank Digital Currency, für die Wallet. Und dann kommt auch noch EPI mit einer eigenen Payment Account-to-Account Wallet. Ja. So, dann haben die Kreditcard Schemes, wo spielen die dann eine Rolle? Oder Issuer auch vielleicht. Und dann hat man natürlich auch PSD3, das jetzt kommt. Und PSD3 wird ja eine starke Identität unterstützen. Und dann auch eine digitale Identität, die auch cross-border interoperabel ist. Also ich glaube schon, dass dann Banken die Anzahl der IDVs oder der ID Identification Verification Provider, dass sie dann konsolidieren werden und dann auf eine starke digitale Identitätslösung setzen werden. Okay. Ja, das Schöne ist, ihr habt ja die Banken direkt schon mit im Boot. Genau, also, wir haben 67 Banken, die unsere Lösung nutzen. Und dann arbeiten wir natürlich jetzt, weil was wir gemacht haben, wir haben ja unsere Erfahrung von den 20 Jahren in Komponenten verpackt, die wir jetzt anbieten mit einer White-Label-Solution-Lösung in die verschiedenen Länder. So, wir haben ja zwei Arten. Die eine ist Public Sector. Da gehen wir zu allen Ländern, die keine Notified-EID-Lösung hat und die eine brauchen. Also da können wir helfen. Ja. Wir helfen auch, den Level of Assurance zu erhöhen. Zum Beispiel gibt es ja noch Member States, die haben Low oder Substantial, brauchen aber High. Dann sind wir auch da. Dann gibt es Länder, die keine Hardtoken unterstützen können, ja, weil deren digitale Identität funktioniert eben nicht. Die funktionieren nur mit einem Authenticator und nicht mit mehreren. Also da unterstützen wir auch. Und dann haben wir dann den Private Sector, wo wir hauptsächlich Finanzdienstleistungen, Banken unterstützen mit einer eigenen digitalen Identität, die dann über verschiedene Länder funktionieren und dann den Total Cost of Ownership, die User Experience erhöht, Total Cost of Ownership senkt. Und dann haben wir in der Lösung ein Orchestration Layout gebaut. Das bedeutet, wir unterstützen alle digitale Identitäten, die es gibt. Und die kann man dann nutzen, um dann eine zertifizierte EID für den Kunden zu generieren. Also wir nehmen dann die Information daraus. So, da haben wir ein extra Layer dran. Also euer nächstes großes Ding ist die EU-ID-Wallet. Was kommt danach? Denkt ihr schon an den nächsten oder übernächsten Schritt? Ja, aber wenn man überlegt, was wäre der nächste Schritt? Der nächste Schritt wäre Quantum Computing. Quantum Computing kann Blockchain zur Gefahr werden. Also Blockchain kann durch Quantum Computing gehackt werden. Ja. Und die Wallet oder digitale Identität meistens sind ja OpenID Connect, Blockchain Technology. Mhm. So, dann muss man sich überlegen, okay, welche Lösung kann man da anbinden? Wie kann man die EID sicherer machen? Dann hat man später die Metaverse. Soll man dafür auch digitale Identität einfügen für ein digital Avatar? Und Web.3, das sind auch die großen Sachen. Aber für uns ist ja natürlich jetzt erstmal Länder wie Deutschland zu unterstützen. Ich meine, in Deutschland hat es ja das PIN-Reset-Problematik. Du hast Bereiche, wo du da nur 30% abdeckst. Wenn man guckt, Ausweis-App 2.0, was sind die Nutzerverhalten? Wie viel deckt man ab? Dann deckt 15-20% Bevölkerung ab. Dann habt ihr die Smart-ID gehabt. Ihr habt verschiedene Blöcke, wo wir da mit unserer EID-Lösung unsere Erfahrung unterstützen können und es einfacher gestalten können. Und andere Länder natürlich auch, außer Deutschland. Aber Deutschland ist der größte Markt. Das, ja. Vielen Dank, Roland. Ja, danke. Hat mich sehr gefreut und wir sehen uns bestimmt mal wieder. Ja, danke. Zuhören. Informationen zu den weiteren Sendungen, die Shownotes und Kommentare findet ihr unter egovernment-podcast.com. Wenn ihr uns und unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann bewertet den eGovernment-Podcast doch auf der Plattform, auf der ihr ihn gefunden habt oder anhört. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auch auf unserer Webseite egovernment-podcast.com. Eine Produktion vom Podcast-Funkhaus.